Im Zuge der Ermittlungen zum Datenklau bei Politikern und Prominenten kommen Zweifel auf, ob es sich tatsächlich um einen Einzeltäter handelt. Das erfuhren das ARD-Politikmagazin Kontraste und das RBB-Inforadio in Sicherheitskreisen. Demnach war der mutmaßliche Täter nicht in der Lage, den Ermittlern zu zeigen, wie er die Daten im Netz erbeutet hatte. Beamte des Bundeskriminalamts hatten ihn dafür vor einen Computer gesetzt und ihn aufgefordert zu erläutern, wie er technisch vorgegangen sei. Der mutmaßliche Täter, der 20-jährige Johannes S. aus Homberg in Mittelhessen, war am 6. Januar von Beamten des Bundeskriminalamts im Hause seiner Eltern vorläufig festgenommen worden. Nach stundenlangen Vernehmungen durch das BKA hatte er ein umfängliches Geständnis abgelegt. Der Fall wirft nun erneut Rätsel auf, da fraglich erscheint, ob Johannes S. tatsächlich alleine für die Hacks verantwortlich sein kann. Denkbar wäre, dass es einen oder mehrere weitere Beteiligte gab. Auf Nachfrage teilte das Bundeskriminalamt mit, dass Johannes S. nach wie vor als allein Beschuldigter geführt werde. Die Ermittlungen dauerten jedoch an, um festzustellen, ob er tatsächlich der einzige Täter sei.